In Südkorea fand am 9. Mai die 19. Präsidentenwahl statt. Sie erfolgte vorfristig, weil nach der einstimmigen Forderung der Bevölkerung die Landesverräterin Park Geun-hye wegen der in der politischen Geschichte Südkoreas beispiellosen Verbrechen des Präsidentenamtes enthoben wurde. Bei der Wahl wurde der Kandidat aus der Gemeinsamen Demokratischen Partei Moon Jae-in mit Stimmengewinn von 41% zum 19. Präsidenten gewählt.